Deutschland, Deutschland. Wer geht am Schiffer-Klavier? Hey, Mantler. Mit Dom sind das hier. Versteht noch was? Madame, et Monsieur, et maintenant, le chanson d'amour. Männerhände. Für diesen Song danken wir der ehemaligen 8R2, die half, ihn besser zu machen. Und bitte mitschnappen. Schönen Gruß an den Fanclub der 8R2. Das wäre echt geil. Wenn jeder mitschnappen würde, das ist nämlich ein Stück, wo jeder jeden gern haben soll. Also wir haben euch gern und ihr könnt uns gern haben. Ja. Rapscht euren Partner und tanzt den Tango.